Live vom 06.02.2023 Fragen und Antworten mit Debbie und Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und noch einmal guten Morgen. 3 Monate lang kein Live. Und ich weiß nicht, ob ihr es vermisst habt. Ich habe es einerseits vermisst und andererseits nicht. Ich bin sicher, dass ihr die Nachricht erhalten habt, dass wir den Ablauf unserer Lives geändert haben. Natürlich wird es immer noch Zeiten geben, in denen wir keine Lives machen können, doch normalerweise werden unsere Lives am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag stattfinden. Am Montag wird also immer dasselbe sein, Fragen und Antworten mit Debbie und Gracie. Und vielleicht lassen Sie mich auch ein paar Fragen beantworten, wer weiß. Vielleicht, wenn ich nett zu Ihnen bin. Am Dienstag wird kein Live stattfinden. Am Mittwoch gibt es ein normales, prophetisches Live mit Daniel und mir, so wie wir das zuvor gemacht haben. Und am Donnerstag machen wir ein prophetisches Live mit Gracie und mir. Das heißt, Gracie wird prophezeien und ich werde übersetzen. Das ist ein prophetisches Live. Wusstest du das, Gracie? Sie wusste es nicht. Sie ist prophetisch und sollte diese Dinge wissen. Okay, fangen wir mit den Fragen an. Ich habe sie bewusst noch nicht angeschaut. Und wie immer kann Debbie entscheiden, welche Fragen sie beantwortet. Wenn sie nicht möchte, muss ich sie beantworten. Doch ich habe Debbie gesagt, dass sie auch etwas von Gott weitergeben kann, das auf ihrem Herzen ist. Wir können immer gegen die Richtlinien verstoßen. Die erste Frage. Wenn wir für das verantwortlich sind, was wir empfinden, aber nicht für das, was andere Menschen tun, warum müssen wir dann um Vergebung bitten? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr gute Frage. Also, schau her. Vergebung hat mit Wahrnehmung zu tun, nicht mit echten Fakten. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die du verstehen musst. Manche Menschen machen ganz einfach Dinge und sie denken nicht, dass daran etwas Falsches ist. Und andere Personen machen überhaupt nichts falsch. Dennoch gibt es Menschen, die sich von ihnen schlecht behandelt fühlen. Doch wenn ich nichts falsch gemacht habe, auch wenn du empfindest, dass ich gegen dich gesündigt habe, warum sollte ich dich dann um Vergebung bitten? Ich sage dir warum. Vergebung ist ein Akt der Gnade und nichts, was man verdient hat. Das musst du bedenken. Du verdienst keine Vergebung. Gott hat sie dir aus freien Stücken umsonst gegeben. Doch in Wirklichkeit hat die Vergebung Jesus so viel gekostet, dass er dafür sterben musste. Wenn du verstehst, dass Vergebung zwar sehr kostbar, aber ein Akt der Gnade ist, den du umsonst empfangen hast, dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob man um Vergebung bitten soll, auch wenn man nichts falsch gemacht hat. So handelt und denkt Liebe nicht. Liebe sagt Folgendes: Wenn die andere Person sich durch mich angegriffen fühlt, dann möchte ich der anderen Person helfen, selbst wenn ich nichts falsch gemacht habe. Ich möchte, dass sie Frieden in ihrem Herzen findet. Deshalb bitte ich sie um Vergebung. Hast du das verstanden? Schau, was Jesus gesagt hat. Wenn du ein Opfer bringen willst und dein Bruder etwas gegen dich hat, das heißt, du hast nichts falsch gemacht, dann lass die Gabe liegen und geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Die Liebe fragt nie, wer im Recht ist und wer nicht. Radikale Liebe wird immer danach streben, Versöhnung zu erlangen. Und du kannst nicht versöhnt sein, wenn du nicht um Vergebung bittest, weil du in der Wahrnehmung der anderen Person etwas falsch gemacht hast. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen unserem Geist und dem Heiligen Geist? Über welchen Geist spricht Galater 5,22? Antwort von Reinhard. In Galater 5 steht: Wenn du im Geist wandelst. Doch davor geht es um die Frucht des Geistes. Der Unterschied zwischen deinem Geist und dem Heiligen Geist ist ganz einfach. Der Heilige Geist ist Gott. Dein Geist ist nicht Gott. Der Heilige Geist wurde niemals erschaffen, er existierte von Ewigkeit an. Dein Geist wurde von Gott geschaffen. Und in Galater 5,22 ist die Rede vom Heiligen Geist. Paulus spricht von der Frucht, die der Heilige Geist aufwachsen lässt. Du selbst kannst keine Frucht wachsen lassen. Wenn du die Frucht der Liebe, die in Galater 5,22 Agape heißt, selbst erzeugen könntest, wozu bräuchtest du dann noch Gott, um ein Mensch zu werden, der vollkommen liebt? Du bräuchtest ihn nicht. Nächste Frage. Wann wusstest ihr, dass ihr nach Brasilien gehen sollt? Was war euer Gefühl? Antwort von Reinhard. Debbys Gefühl war, ich wusste das seit vielen Jahren. Und ich erinnere mich nicht mehr an mein Gefühl. Ich stand einfach vom Boden auf und sagte, okay Gott, ich gehe. Wenn Gott zu mir sagt, dass ich etwas tun soll, achte ich nicht auf meine Gefühle. Wenn ich bei jedem Auftrag, den Gott mir gibt, auf meine Gefühle achten würde, hätte ich wahrscheinlich 90% der Dinge, die ich tue, nicht getan. Jesus fühlte sich nicht danach, ans Kreuz zu gehen. Doch leider werden viele Christen zu sehr von Gefühlen kontrolliert. Gott sagte zu mir, Reinhard, geh nach Brasilien. Und ich sagte, okay. Nächste Frage. Das ist eine gute Frage. Ich denke, viele Personen müssen das hören. Sie lautet, der Pastor sagte zu meinem Mann, dass der Geist des Todes in unserer Familie ist. Antwort von Reinhard. Leute, wie lange muss ich euch dasselbe sagen? Euer Pastor ist eine Person, die Jesus heißt, und er ist kein Mensch. Wie kann ein Pastor so etwas überhaupt zu jemand sagen? Er ist dasselbe. Es ist dasselbe, als wenn er einen Fluch aussprechen würde. Das ist für mich vollkommen unlogisch. Selbst wenn der Pastor ein Prophet sein sollte und Gott ihm den Geist des Todes gezeigt hat. Weißt du, was er tun sollte? Er sollte Autorität ausüben und diese Personen freisetzen und nicht diesen Fluch. Doch leider hören viele Menschen auf andere Menschen anstatt auf Jesus. In dem Augenblick, in dem irgendein menschliches Wesen zu dir sagt, oh, da ist ein Geist des Todes in deiner Familie, musst du dein Herz verschließen. Öffne dein Herz für das, was Jesus sagt. Jesus sagte, es gibt Segen, es gibt Leben, es gibt Sieg. Lies, was deiner Familie laut Aussage der Bibel in Jesus Christus alles gehört. Warum achtet ihr nicht auf Jesus, Leute? Dann seid ihr nicht so gestresst wegen all den Dingen, die andere Menschen sagen. Nächste Frage. Wie können wir materielle Segnungen genießen, ohne Schuldgefühle wegen all der Not um uns herum zu haben? Antwort von Reinhard. Das ist tatsächlich eine komplizierte Frage. Doch ich werde sie beantworten, weil ich die Person mag, die sie gestellt hat. Doch es ist eine knifflige Frage, über die ich eigentlich mehrere Stunden lang lernen müsste. Zuerst einmal, warum hast du überhaupt Schuldgefühle? Wahrscheinlich hast du Schuldgefühle wegen falscher Dinge, die dir in der Vergangenheit beigebracht wurden und die sehr unbiblisch sind. Du weißt schon, Dinge wie du bist verantwortlich für die Nöte der Welt. Doch der Retter der Welt heißt selbstverständlich Jesus. Wir sind das nicht. Außerdem haben viele Christen eine falsche Mentalität. Sie denken, wenn Gott mich erfolgreich macht und ich seinen Wohlstand genieße, hat ein anderer nun weniger. Doch wenn Gott nie weniger hat, dann hat er genug für jede einzelne Person, damit diese ein großartiges Leben führen kann. Gott möchte also, dass ich das Leben genieße, aber Gott will gleichzeitig auch, dass ich die Nöte meines Bruders niemals ignoriere. Und das ist das Wichtige. Ich kann nicht in einer christlichen Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zusammenleben, die Mangel haben, während ich Wohlstand genieße. Schau, was die Bibel sagt. In der Urgemeinde taten sie Folgendes. Sie teilten alles miteinander und die Apostel verteilten es an alle, gemäß ihrer Bedürfnisse, nicht gemäß ihrer Wünsche. Und wenn du die Bibel genau studierst, wirst du außerdem erkennen, dass jeder gemäß seinen Möglichkeiten gab. Beachte diese beiden Dinge. Die Menschen bekamen das, was sie brauchten, und sie gaben gleichzeitig nach ihren Möglichkeiten. Leider haben die sozialistischen Regierungen diese Wahrheit sehr durcheinander gebracht. Was haben sie getan? Sie lehrten die Menschen, haltet eure Hände auf, wir werden euch alles geben, ihr müsst nichts dafür tun. Doch das ist unbiblisch. Die Bibel sagt, wenn du nicht arbeiten willst, sollst du auch nicht essen. Ich bin radikal großzügig, ich möchte alles, was ich habe, mit allen teilen, nur nicht mit faulen Menschen. Warum? Wenn ich Menschen etwas gebe, die nicht bereit sind zu arbeiten, bin ich ein schlechter Verwalter der Finanzen, die Gott mir gegeben hat. Und ich gehorche Gott nicht, weil er sagt, dass wir so nicht handeln sollen. Aber wenn du verstehst, dass Gottes Herz für die Armen in deinem Umfeld schlägt, deshalb schlägt mein Herz ebenfalls für sie, und wenn du Gottes Kanal für die Armen wirst und nicht die Quelle, wirst du einerseits immer genug für dich selbst haben, damit du die Güte Gottes genießen kannst, und andererseits wirst du immer genug haben, um zu geben. Genau das lehrte Paulus in 2. Korinther 9, 8. Er sagte dort Folgendes: Gott gibt uns seine Gnade im Überfluss. Schau dir das an, damit wir alle Zeit in allem alle Genüge haben. Wir haben immer im Überfluss. Und weiter geht's im Vers: Und überreich sind zu jedem guten Werk. Also genieße die Güte Gottes, aber lass niemals zu, dass materielle Dinge dein Herz erobern. Nächste Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Gastfreundschaft. Ich habe Schwierigkeiten, tatsächlich gastfreundlich zu sein. Antwort von Reinhard. Tja, dann sündigst du. Ich kann dir leider keine andere Antwort geben. Die Bibel sagt im Imperativ, also als Befehl, seid gastfreundlich. Das heißt, jeder, der nicht gastfreundlich ist, gehorcht Gott nicht. Also musst du einfach zu Gott sagen, Gott, es tut mir so leid, dass ich in Sünde lebe. Ich werde von nun an eine Person sein, die gastfreundlich ist. Für Debbie und mich war es sehr oft nicht leicht, gastfreundlich zu sein. Doch es ist ein biblischer Befehl. Wenn ich ihm nicht gehorche, ist es dasselbe, als wenn ich sagen würde, es ist schwer für mich zu lieben, deshalb werde ich nicht lieben. Sorry, ich kann dir keine nettere Antwort geben. Es ist ein biblischer Befehl im Neuen Testament, dass wir gastfreundlich sein sollen. Nächste Frage. Wie kann ich immer selbstloser sein? Und was ist der Unterschied zwischen sich beschränken und selbstlos sein? Antwort von Reinhard: Jesus trug uns auf, dass wir unseren Gott aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit unserem ganzen Verstand lieben sollen. Und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das heißt, wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Doch Jesus sprach nicht von Narzissmus, denn gleichzeitig lehrte er, dass wir uns selbst sterben müssen. Was nun? Müssen wir uns selbst lieben oder soll unser Selbst sterben? Beides. Denn im Griechischen gibt es zwei verschiedene Begriffe für Leben. Wenn Jesus sagt, ihr müsst euer Leben hassen, spricht das griechische Wort von deinem natürlichen, egoistischen Leben. Dieses Leben sollst du hassen. Aber wenn du dich erst einmal Jesus vollkommen hingegeben hast, kannst du Menschen dienen, ohne dich ihren Manipulationen hinzugeben. Und hier ist das Wichtige, das du verstehen musst, meine liebe Freundin. In dem Moment, in dem Menschen zu dir sagen, du musst das tun, weil du Christ bist, du darfst nicht egoistisch sein, folgst du nicht mehr Jesus nach. Nun wirst du von Menschen manipuliert. Doch wenn Jesus zu dir sagt, mach das für mich, auch wenn es dich alles kostet, und du es tust, dann folgst du dadurch Jesus. Deshalb frage immer Jesus, was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Er wird dir zeigen, wie du das Liebevollste tun kannst. Nächste Frage. Was ist ein ungleiches Joch zwischen einer Frau und einem Mann? Antwort von Reinhard: In Wirklichkeit spricht die Bibel gar nicht von einem ungleichen Joch zwischen Mann und Frau. Das steht an keiner Stelle. Die Bibel spricht darüber, dass ungleiche Partner unter einem Joch zusammengebunden sind. Doch was ist der Kontext dieser Stelle? Die Bibel spricht hier davon, dass wir, die Kinder des Lichts, nicht mit den Kindern der Finsternis unter einem Joch sein sollen. Darum geht es hier. Das heißt, ich sollte nicht in einer intimen Vereinigung mit einer Person leben, die Jesus nicht nachfolgt, egal ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Wenn ich Jesus nachfolge und eine Frau heirate, die Jesus nicht nachfolgt, dann bin ich unter einem ungleichen Joch mit ihr. Doch wenn ich Jesus folge und die Frau ihm ebenfalls folgt, dann trifft das nicht zu. Wenn beide genau das Gegenteil voneinander sind und nichts zusammenpasst, wie bei Debbie und mir, sagt jeder, das ist ein ungleiches Joch. Nein, das ist kein ungleiches Joch. Ein ungleiches Joch spricht von Christen und Nichtchristen. Ich persönlich wäre sehr vorsichtig, mit wem ich in enger Intimität lebe. Jesus war ein Freund von allen, doch nicht alle lebten in Intimität mit ihm. Überleg dir das. Jesus hatte viele Anhänger, aber nicht viele Jünger. Das ist ein großer Unterschied. Und die Bibel spricht über dieses Thema auch im Hinblick auf die Gemeinde. Sie sagt, Menschen, die Teil der Gemeinde sind und jedoch in sexueller Unmoral leben und nicht davon umkehren, sollten sie als nicht zugehörig ansehen. Denn diese geben vor, Christen zu sein, doch in Wirklichkeit sind es keine Nachfolger Jesu. Doch um zu verstehen, was der Apostel damit sagen wollte, dass man unter einem ungleichen Joch steht, musst du zuerst einmal verstehen, was es eigentlich bedeutet, unter einem Joch zu sein. Damals gab es noch keine Traktoren. Wie pflügten sie das Feld? Sie hatten zwei Ochsen, denen sie dieses Joch über den Nacken legten. Das Joch reichte von einem Ochsen zum anderen. Wenn ein Joch ungleich war, zog ein Ochse den Pflug in die eine Richtung und der andere in die entgegengesetzte Richtung. Wie konnte man so ein Feld pflügen? Wisst ihr, wie viele Personen zu mir sagen, wirklich viele, Gott hat mir gesagt, dass ich diese Person heiraten soll. Und dann fügten sie hinzu, er sagte mir, dass er oder sie Christ wird, nachdem wir geheiratet haben. In den 42 Jahren, in denen ich nun Jesus diene, ist mir kein Fall begegnet, in dem das funktioniert hat. Nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was ich gesehen habe, war entweder ein schreckliches Leid in der Ehe oder ein Christ, der seinen Glauben an Jesus ablegte. Denn ein ungleiches Joch funktioniert nicht. Nächste Frage. Hört der Heilige Geist auf, mit mir zu sprechen, beziehungsweise wird er still, wenn ich seiner Stimme nicht gehorche? Und wie kann ich diese Kommunikation wiederherstellen? Antwort von Reinhard. Ja, das tut er. Weißt du, es gibt keinen Beweis in der Bibel, dass du Gott betrüben kannst, aber du kannst den Heiligen Geist betrüben. Dazu werden sogar zwei verschiedene Begriffe verwendet. Der eine ist ihn betrüben, der andere ist ihn auslöschen. Das sind die zwei Wörter, die in der Bibel verwendet werden. Der Heilige Geist ist sehr, sehr sensibel. Wenn du ihn ignorierst, wenn du dich nicht wirklich nach ihm sehnst, wenn du nicht wirklich in Liebe gegenüber allen wandelst, wird der Heilige Geist betrübt. Und wenn er betrübt ist, wird er sich zurückziehen, auch wenn er immer noch in dir lebt. Stell dir das so vor. Wenn du verheiratet bist, wirst du das verstehen. Wenn du deine Frau betrübst, wird sie sich nicht gleich scheiden lassen, aber sie wird sich zurückziehen, auch wenn ihr immer noch im selben Haus wohnt. Das ist schrecklich, ich mag das nicht. Ich versuche, Debbie nie zu betrüben. Heute streiten wir nicht mehr, aber früher haben wir das getan. Und ehrlich gesagt, hätte ich mir nach einem Streit gewünscht, dass sie lieber die Tasche packt und mich verlässt, als dass sie im selben Haus bleibt und sich von mir zurückzieht. Der Heilige Geist wird immer noch in dir leben, denn du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Doch er zieht sich zurück, weil du beschlossen hast, ihn zu betrüben. Wie stellen wir das nun wieder her? Durch ehrliche und ernsthafte Umkehr. Du sagst, es tut mir so leid, Heiliger Geist, dass ich das getan habe. Ich will mein Bestes tun, um dich zu ehren. Nächste Frage. Das ist eine interessante Frage. Sie lautet, wie überwinden wir Schüchternheit? Antwort von Reinhard. Das ist wirklich nicht so schwer. Schau nicht mehr auf dich und darauf, wer du bist, sondern fang an zu glauben, wer du in Jesus Christus bist. Wenn du glaubst, dass du in Christus bist und dass du eine neue Schöpfung bist, kannst du nicht schüchtern sein, das ist unmöglich. Wenn du weiterhin an deiner Schüchternheit festhältst, sagst du damit im Grunde genommen, Jesus, du bist schüchtern. Denn du bist in ihm und er ist in dir. Ich sage jetzt etwas, das einige von euch hören müssen. Menschen, die in Schüchternheit leben, sind meiner Meinung nach sehr stolz. Warum? Ich bin zu schüchtern. Ich habe Angst zu sprechen. Warum hast du Angst zu sprechen? Weil es dir peinlich ist und das ist Stolz. Das ist Selbstzentriertheit, Egoismus und Stolz. Demütigen Menschen ist es egal, ob sie in Verlegenheit geraten. Demütigen Menschen ist es egal, was andere Menschen über sie denken. Das bedeutet nicht, dass sie herumgehen und andere beleidigen. doch sie sind frei von der Meinung der anderen. Menschen sind schüchtern, weil sie nicht frei davon sind, was andere über sie denken. Also tue Buße für deinen Stolz, meditiere darüber, wer du in Christus bist, nicht in deinem natürlichen Ich. Ich war früher sehr schüchtern, ich hatte Angst vor Menschen zu sprechen. Jedes Mal, wenn ich predigen musste, hatte ich Durchfall, so große Angst hatte ich. Doch schließlich erkannte ich, dass dies nichts anderes als Stolz war. Also musste ich umkehren. Ich musste verstehen, dass es Jesus in mir ist, nicht ich in mir selbst. Nächste Frage. Ich möchte diese Frage nicht beantworten, aber ich werde sie kommentieren. Die Frage lautet: Mein Ehemann will wegen seiner Arbeit in die Stadt ziehen. Mein 14-jähriger Sohn will nicht gehen. Was soll ich tun? Antwort von Reinhard. Schaut her, Leute, ich kann euch hier auf Instagram nicht sagen, wie ihr eure Familienprobleme lösen sollt, denn es gibt darauf keine biblische Antwort. Ihr müsst das miteinander klären. Du als Ehefrau musst herausfinden, wer deine Priorität ist, dein Ehemann oder dein Sohn. Das musst du selbst klären. Ich werde nicht in deine Ehe eingreifen und dir sagen, was du tun sollst. Nächste Frage. In welchen Dingen werde ich besser durch eine Ehe? Antwort von Reinhard. Oh mein Gott, in einer Million Dingen. Hör zu, ich gebe jedem, der nicht verheiratet ist, einen Rat. Heirate nicht die nette Person, die dich glücklich macht. Das ist schrecklich. Du bist dann zwar glücklich, aber du wirst dich nie verändern. Hörst du? Heirate nicht die nette Person, die dich glücklich macht. Du solltest dein Glück in Jesus finden, nicht in der Person, die du heiratest. Ich habe Debbie geheiratet, weil ich wusste, dass ich mit ihr Gottes Bestimmung auf dieser Erde erfüllen kann. Das war der einzige Grund. Wir passten überhaupt nicht zusammen. Nichts stimmte. Im Natürlichen war alles falsch. Doch ich hatte die Entscheidung getroffen, dass Scheidung nie erwähnt wird. Und außerdem, am Anfang unserer Ehe bat ich Gott, meine Frau zu verändern. Und er tadelte mich sofort. Er sagte zu mir: Wie kannst du so stolz sein? Sprich nie wieder so mit mir über meine Tochter. Er sagte: Dein Gebet muss sich verändern. Du musst beten: Herr, ändere mich und mach mich zu dem Ehemann, der ich sein muss. In meinem Leben hat sich alles verändert, nachdem ich verheiratet war. Ich musste lernen, wie ich aufhöre, egoistisch zu sein. Ich musste lernen, dass meine Art nicht die richtige Art ist. Ich musste lernen, dass jemand anderer wichtiger ist als ich. Ich musste lernen, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass nicht immer die eine richtige und die andere falsch ist. Es sind einfach verschiedene Meinungen. Durch meine Ehe hat sich also vieles in mir verändert. Einfach, weil ich eine Person geheiratet habe, die mir half, mich zu verändern. Aber natürlich ändern sich auch viele Dinge ganz praktisch, wenn du heiratest. Wenn ich heute Single wäre, hätte ich wahrscheinlich ein kleines Zimmer, einen kleinen Koffer und ich wäre glücklich. Ich würde nicht in einem großen Haus leben. Eigentlich verändert sich alles. Doch als Person habe ich mich verändert, weil ich vor den Veränderungen kapitulierte, die Gott durch die Ehe in mein Leben bringen wollte. Nächste Frage. Jemand fragt hier, ob wir unsere Söhne tatsächlich körperlich disziplinieren. Antwort von Reinhard. Die Bibel sagt, wir sollen es tun. In Sprüche 29, 17. Schau, ich habe als Vater nicht alles richtig gemacht Und Debbie war auch nicht die perfekte Mutter für unsere Kinder. Deshalb bringt es nichts, wenn wir dir sagen, was wir getan haben. Denn wir waren keine perfekten Eltern. Ich habe in meinem Leben viele gute und viele schlechte Dinge getan. Und das gilt auch für den Umgang mit meinen Kindern. Ich habe viele gute Dinge getan, aber auch viele schlechte Dinge. Deshalb solltest du nicht von mir lernen. Doch im Hinblick auf diese Schriftstelle habe ich eine Empfehlung für jeden, den es interessiert. Du kannst sie über eine Direktnachricht erhalten. Ich habe eine enge Freundin, die Kinderpsychologin ist. Sie versteht den neuen Bund und sie hat einen ganzen Kurs darüber aufgenommen, wie man Kinder im neuen Bund erzieht. Und sie erklärt dort, dass dieser Bibelvers in Wirklichkeit etwas anderes bedeutet, als dort steht. Nächste Frage. Sind Depressionen ein Mangel von Gott? Antwort von Reinhard. Die Ärzte werden dir sagen, dass Depressionen ein Problem des Gehirns sein können, also ein mentales Problem. Ich bin kein Arzt und auch kein Psychologe. Doch die Bibel sagt, dass ein Herz, das traurig oder voller Angst ist, Depressionen verursacht. Deshalb glaube ich persönlich, dass Depressionen etwas mit dem Herzen zu tun haben. Wenn unser Herz voller Unglaube und Selbstzentriertheit ist und nicht vergeben will, eben all die Dinge, von denen Jesus gesagt hat, dass wir so nicht leben dürfen, dann verursachen diese Dinge Depressionen. Es gibt einen Mann, der eine unwahrscheinlich hohe Erfolgsquote darin hatte, Menschen von Depressionen freizusetzen. Er war Psychologe. Er weigerte sich, seinen Patienten Medikamente zu verschreiben. Stattdessen sagte er zu ihnen: Finde eine Person, die schlimmere Probleme hat als du. Und dann diene dieser Person jeden Tag ein paar Stunden lang, und zwar ganz selbstlos, ohne etwas dafür zu bekommen. Fast jeder wurde frei von Depressionen. Hör zu, mir geht es genauso. Je mehr ich mich auf mich selbst ausrichte, desto depressiver werde ich. Deshalb fokussiere ich mich nicht auf mich. Ich fokussiere mich auf Jesus und mir geht es gut. Nächste Frage. Als ihr nach Europa fuhrt, hattet ihr da die Sehnsucht, wieder dort zu leben? Antwort von Reinhard. Wir leben nicht gemäß unseren Sehnsüchten. Wir leben dort, wo Jesus uns hinführt. Wir kamen nicht nach Brasilien, weil es unsere Sehnsucht war. Nächste Frage. Wie positioniert man sich gegen Brüder, die durch Geld Kontrolle über dich ausüben wollen? Antwort von Reinhard. Ganz einfach. Lass dich von keinem kontrollieren, sondern folge Jesus. So einfach ist das. Ich erzähle dir ein praktisches Beispiel. Eine Person schickte mir eine Nachricht und wollte mir viel Geld schicken, fast 1 Million Reals. Damit sollten wir ein Waisenhaus bauen. Doch die Person wollte in den Bau und in den Betrieb des Waisenhauses mit einbezogen werden. Überleg dir das. 1 Million Reais. Das ist sehr viel Geld für ein brandneues Waisenhaus. Weißt du, was ich zu ihr gesagt habe? Danke, ich möchte dein Geld nicht. Ich habe noch nicht einmal darüber diskutiert. Ich sagte, danke, nein. Warum? Wenn du mir Geld geben willst, dann gib es mir und lass es los. Aber wenn du mich kontrollieren und mir sagen willst, was ich zu tun habe, wenn du mir Geld gibst, dann will ich dein Geld nicht. Also, lass dir das einfach von niemand antun. Nächste Frage. Wow, das ist eine traurige Situation. Wie hält man eine Ehe aufrecht, wenn der Ehemann nicht über das Problem sprechen will? Antwort von Reinhard. Leider wollen die meisten Männer nicht über das Problem sprechen. Ein Mann kann von seinem Motorrad fallen und halbtot auf der Straße liegen, und wenn du ihn fragst, wie geht es dir, wird er sagen, gut. Männern geht es immer gut. Männer haben keine Probleme. Das ist eine Schwäche. Doch ich sage dir, was du als Ehefrau tun kannst, wenn der Mann nicht über seine Probleme sprechen will. Hör auf, dir Sorgen darüber zu machen. Wenn du dir Sorgen darüber machst, ist das falsch. Du versuchst, deinen Ehemann zu ändern, um deine Ehe glücklich zu machen. Doch wenn dein Glück davon abhängt, dass dein Ehemann über das Problem spricht, wirst du niemals glücklich sein. Es wird immer etwas geben, was dein Mann tut, das dir nicht gefällt. Leute, hört auf, euer Glück in anderen Personen zu finden. Ihr werdet nur noch mehr verletzt und enttäuscht. Ich gebe dir einen Schlüssel. Wenn du ihn ergreifen kannst, wird er dich für immer verändern. Du bist so gesegnet, dass du einen Ehemann hast, der sich weigert, über sein Problem zu sprechen, über das du so gerne reden möchtest. Weißt du, warum du so gesegnet bist? Nun kannst du näher zu Jesus kommen als jemals zuvor. Und du kannst lernen, jemanden zu lieben, den du nicht magst. Was für eine wunderbare Gelegenheit hast du hier. Leute, solange ihr versucht, die andere Person zu verändern, damit sie das tut, was ihr wollt, damit ihr glücklich seid, wird euer Leben jämmerlich sein. Es wird niemals Friede und Freude in eurem Leben geben. Er ist dein Ehemann, also liebe ihn. Lerne zu lieben. Wenn er nicht über sein Problem sprechen möchte, will er nicht über sein Problem sprechen. Ja, es wäre schön, wenn man in einer Ehe über alles reden könnte, selbstverständlich. Aber wenn er es nicht will, dann lass ihn in Ruhe. Wie würde es dir gefallen, wenn er dich ständig manipulieren würde, damit du das tust, was er will, aber du nicht? Ich bin sicher, dass es auch Dinge gibt, die du nicht tust, obwohl er es möchte. Wir müssen alle lernen zu lieben, Leute. Nächste Frage. Ist es in Ordnung, wenn ich heiraten möchte, aber keine Kinder haben will? Antwort von Reinhard. Ich hoffe, das ist okay, denn falls nicht, ist mein Sohn nicht okay. Frage. Ah, sorry, ich habe die Frage vollkommen falsch verstanden. Sie lautet, ist es in Ordnung, wenn ich nicht heiraten will und auch keine Kinder haben möchte? Antwort von Reinhard. Das ist nicht nur okay, du tust damit ein großartiges Werk, eine wirklich großartige Arbeit. Es gibt so wenige Singles, besonders Frauen, die ihr Single-Dasein genießen und Jesus dienen. Schau, was Paulus in 1. Korinther 7 sagt. Dort steht, wer nicht heiratet, ist in gewisser Weise besser als derjenige, der heiratet. Denn derjenige, der heiratet, sucht nach den Dingen, die seinem Ehepartner gefallen. Doch wer unverheiratet bleibt, sucht die Dinge, die dem Herrn gefallen. Sei glücklich. Lass dir von niemand sagen, du musst einen Ehemann haben. Lass Jesus deinen Ehemann, deinen Bräutigam, deinen Liebhaber sein. Sei glücklich. Wisst ihr, ich habe zu Gott gesagt, ich bleibe Single. Doch er sagte, dass ich mit Debbie meine Bestimmung erfüllen kann. Deshalb habe ich sie geheiratet. Falls Debbie vor mir geht, werde ich noch nicht einmal darüber nachdenken, ob ich wieder heiraten soll. Ich sage dir warum. Wenn ich mit Jesus nicht glücklich bin, werde ich auch mit keiner Frau der Welt glücklich sein. Deshalb applaudiere ich dir. Ja, bleibe Single, wenn das dein Herzenswunsch ist. Diene Jesus, Gib alles in sein Reich hinein. Lebe nah an seinem Herzen. Diene den Menschen um dich herum und verbreite die Liebe Gottes, wo immer du hingehst. Hör nicht auf diese religiösen Personen. Nächste Frage. Glaubst du, dass ich und du prophetische Zeichen für die Dinge sind, die Gott in diesen Tagen tut? Antwort von Reinhard. Ich glaube, dass wir das sein sollen. Ich bin nicht sicher, ob du das bist. Ich hoffe, dass ich es bin. Aber ich glaube, dass jeder Christ ein prophetisches Zeichen für das sein sollte, was Gott in dieser Generation tut. Wir sind die Söhne Gottes, die auf dieser Erde offenbar werden. Als manifestierte Söhne Gottes sollen wir Gottes Herz widerspiegeln, als prophetische Aussage für die Welt. Also ja, jeder Christ sollte ein prophetisches Zeichen sein, damit die ganze Welt es erkennt und sagen kann, jetzt verstehe ich. Okay, Leute. Unser Live ist zu Ende, morgen ist also kein Live, am Mittwoch wird Daniel hier mit mir sein und am Donnerstag Gracie. Danke Leute und danke an die Personen, die uns durch Badges unterstützt haben. Wir sehen uns. Danke fürs Zuhören.